ist ein Prinzip in der Schrift. It's a theological truth. Eine theologische Wahrheit. It's called the imminent return of Jesus. Das bevorstehende Wiederkommen Jesu. It means that Jesus can return at any time. Das heißt, dass Jesus jederzeit wiederkehren kann. It doesn't mean that God has not fixed the time. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht diesen Zeitpunkt festgesetzt hat. It just means that we don't know the time that God has fixed. Bedeutet einfach, dass wir den Zeitpunkt, den Gott festgelegt hat, nicht wissen. From our point of view, also von unserem Blickwinkel aus, it can happen at any time. Könnte es jederzeit geschehen. And Jesus said, no one knows the day or the hour. Und Jesus sagte selbst, niemand weiß den Tag oder die Stunde. Only my Father in heaven. Nur sein Vater im Himmel. But we can discern the signs of the times. Aber wir können die Zeichen der Zeit sehr wohl unterscheiden. For many, many centuries, für viele Jahrhunderte, Christians began to they began to change theologically. Sie haben theologische Veränderungen einfach zugelassen in ihrem, as they read the scripture, ihrem Leben oder Lehren, weil sie die Schrift lesen. They didn't see the fulfillment of the scripture possible literally. Denn als sie die Schrift lasen, haben sie es nicht für möglich gehalten, dass sich die Schrift in ihrer Situation buchstäblich erfüllt. That Israel would return as a nation. Zum Beispiel, dass Israel wieder eine Nation würde. Would be a temple in Israel again. Dass es wieder einen Tempel geben würde in Israel. So they began to spiritualize these truths. Sie haben sie angefangen, das zu vergeistlichen. And they began to say the church is now Israel and things like that. Und haben sie angefangen zu sagen, ja, die Kirche oder die Gemeinde sei Israel. Israel doesn't exist as a nation anymore. Israel existiere nicht als eine Nation. That's not God's plan. Es ist nicht Gottes Plan, haben sie gesagt. 1948. Aber 1948. May 14th. Am 14. Mai. Israel was born again as a nation. Wurde Israel wiederhergestellt als eine Nation. And Jesus says that you can discern the signs of the times. Und Jesus sagt, dass man die Zeichen der Zeit sehr wohl unterscheiden kann. Naturally, you know the winter's coming. So ähnlich wie in der Natur, der Winter kommt. You know the fall is coming. Der Herbst kommt. You see the leaves start to turn brown and man sieht, fall wie die off. Blätter einfach herabfallen. You can discern the signs of the times, but you cannot discern the signs of these times. Jesus sagte zu ihnen, ihr kennt die Zeichen der Zeit, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, aber diese Zeiten, die euch gekommen sind, die erkennt ihr nicht. When they should have. Obwohl sie es doch hätten erkennen müssen. And the fact that all of us are living in the time where Israel is now a nation again. Und die Tatsache, dass wir alle jetzt in der Zeit leben, wo Israel wieder eine Nation geworden ist. We should have our eyes wide open for the return of Christ every year. Das sollte unsere Augen einfach weit offen lassen, in der Erwartung der Wiederkehr Christi, die jedes Jahr passieren könnte. We are closer than any generation before us. Wir sind näher als jede andere Generation zuvor. In 1. John chapter 2, im 1. Johannes Kapitel 2, verse 28, Vers 28, it says that some of us will be ashamed that is coming. Da heißt es, einige sich schämen werden, wenn er kommt. It's interesting because when he comes, he will appear in the clouds and at the sound of the trumpet. We that are alive will be changed. Das heißt, wenn er kommt, wird er kommen in den Wolken, beim Schall der Posaune, und wir werden dann verwandelt werden. The dead in Christ will rise first. Zuerst werden die Toten in Christus auferstehen. But then we, which are alive, dann werden wir, die wir leben, will be transformed. Verwandelt werden. In a twinkling of an eye. In einem Augenblick, in einem Nu. And we will meet the Lord in the air. Und wir werden den Herrn entgegengehen in der Luft. In that twinkling we will be transformed into immortality. Und in diesem Augenblick werden wir verwandelt werden in Unsterblichkeit. And we'll have bodies like Jesus. Und wir werden Körper haben, wie Jesus ihn hatte. And in these new eternal bodies, in diesen neuen ewigen Körpern, free from sin, frei von Sünde, just like Jesus, so wie Jesus, we will feel a sense of shame. Werden wir irgendwie doch eine gewisse Scham spüren. Some of us. Einige von and uns. It says that we will actually shrink away. Dass wir zurückweichen werden, heißt es. From him at his coming. Von ihm zurückweichen werden, wenn er kommt. Because we didn't live the kind of life that he wanted us to. Weil wir nicht diese Art von Leben gelebt haben, die er ja eigentlich für uns vorgesehen hatte. Today I would like to speak about the very foundational truth of living the kind of life that Jesus wants us to. Heute möchte ich einfach über diese grundlegende Wahrheit sprechen, von diesem Leben, was Jesus für uns eigentlich vorgesehen hat. I have two books with me. Ich habe da zwei Bücher bei mir. Thank you. And maybe some of you have these books. Und vielleicht gibt es Leute von euch, die diese Bücher haben. Martin Luther's commentary on Galatians. How many have this book? Den Kommentar zum Galaterbrief vom Luther. Wow. The preface. Einfach nur das Vorwort. Is so powerful. Und das ist so kräftig. So powerful. Das ist so kräftig. He goes on to speak about the righteousness of God. Er spricht dort über die Gerechtigkeit Gottes. And he said, we have lost focus on this foundational truth. Und er sagt, wir haben einfach den Blick verloren auf diese grundlegende Wahrheit. This is a righteousness hidden in a mystery. Das ist eine Gerechtigkeit, die verborgen ist in einem Geheimnis. Which the world does not know. Und die Welt kennt dies nicht. Yea, Christians themselves do not thoroughly understand it. Aber doch selbst Christen verstehen es nicht gründlich genug. And hardly take hold of it. Und kaum ist es, dass sie es wirklich ergreifen. In their temptations. In ihren Versuchungen. Last week, letzte Woche, we had a really beautiful Christmas service. Hatten wir einen wunderschönen Weihnachtsgottesdienst. We had over 600 people here, including the children. Mit den Kindern waren wir über 600 Leute hier. Between the two services. In den beiden Gottesdiensten. What a miracle. Was für ein Wunder. With so many people from the church gone. Wo doch so viele Leute von der Gemeinde auch wegfahren auf visiting Urlaub. Their families. Vielleicht ihre Familien besucht haben. And last Sunday I spoke about letzten Sonntag sprach ich how God wanted a family. Darüber, wie Gott eine Familie haben wollte. And I told the story about the boy with the boat. Ich habe die Geschichte erzählt von diesem Jungen mit dem Boot. Which you can find online. Und das könnt ihr auch online finden. The boy with the lost boat. Der Junge mit dem verlorenen Schiffchen. How he had made a boat. Wie er dieses Schiff da gebaut hatte. He had lost the boat in the river. Es ihm verloren ging in einem Fluss. He found the boat in a store. Und dann fand er es wieder in einem Laden. He went into the store, told the owner, "That's my boat." Er ging hinein in den Laden, sagt, das ist doch mein Boot. The owner said, "That's my boat now." Der Besitzer des Ladens sagte, na, das ist mein Boot jetzt. I bought the boat. Ich habe es gekauft. If you want it, you have to buy it. Und wenn du es haben möchtest, dann musst du es kaufen. For a dollar. Für einen Dollar. So the boy went home. Der Junge ging nach Hause, gathered all of his change, hat all sein Kleingeld da zusammengesammelt. Came back and he bought his boat. Er kam zurück und hat sich sein Boot wieder gekauft. Twice now. Zum zweiten Mal. He created the boat. It was twice his. Es war zum zweiten Mal jetzt seins. As creation. Als seine Schöpfung. And through redemption. Und indem es auch abgelöst hat wieder. And God wanted a family. Gott wollte eine Familie. So much, so sehr, that he made it as easy as possible, dass es so einfach wie nur irgendwie möglich gemacht hat, for anyone to get to heaven, für jede Person, dass sie in den Himmel gelangen kann. He sent Jesus to the cross, er sandte Jesus ans Kreuz, to take all of our sin, auf dass er alle unsere Sünden nimmt, to meet all the requirements of the law, auf all dass all die Forderungen des Gesetzes erfüllt sind, and reduced all of the requirements down to one act of obedience for us. Und hat damit all die Forderungen zusammengefasst, einfach zu einem einzigen just Punkt für uns. Just one single act. Ein einziger Punkt für and uns if das zu we tun. Would obey this one single thing. Und wenn wir diesem einzigen this Punkt, one single requirement of God, diesem einzigen Punkt, wenn wir den einfach nur gehorchen he würden, would grant us eternal life. Dann würde er uns damit auch das ewige Leben schenken. And that is to believe on Jesus. Und dieser andere Punkt ist einfach an Jesus zu glauben. From the heart. Und zwar von Herzen her. And this is salvation. Und darin besteht die Errettung. Some theologies they front load the gospel. Es gibt Theologien, die praktisch das Evangelium nach vorne stellen. They put a lot of conditions before you can become a Christian. Die dann noch ein paar Dinge davor setzen und sagen, schau mal, das und das und das muss erfüllt werden, kannst du zum Evangelium gelangen. The Jews were doing that. Das haben die Juden gemacht. You must be circumcised first. Du musst zunächst einmal beschnitten werden. You must obey the law of Moses first. Das Gesetz Mose zunächst einmal gehorchen. They were putting hurdles in front of believing. Und so haben sie da Hürden aufgebaut, vor dem Glauben. But we as 21st century believers, Weil wir als Gläubige des 21. Jahrhunderts are too educated to do that. Sind zu gebildet, um das zu tun. We don't put hurdles in front of the gospel. So stellen wir keine Hürden mehr vor das Evangelium. But we put hurdles at the back end of the gospel. Wir legen die Hürden praktisch hinter das Evangelium. We've come to understand that salvation is by faith in Jesus. Wir sind zum Verständnis gelangt, dass die Errettung einfach durch Glauben an Jesus geschieht. But then we make the same mistake the Galatians made in Galatians chapter 3. Und dann machen wir den gleichen Fehler, den die Galater gemacht haben, im Galaterbrief Kapitel 3 beschrieben. Paul said, "O foolish Galatians." Ihr törichte Galater, sagt Paulus. Answer me this one question. Ich möchte eine Sache doch von euch wissen. Did you receive the Holy Spirit by what you did? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch das, was ihr getan habt? Or by what you heard? Oder durch das, was ihr gehört habt? Did it come through an act of yours? Kam das durch irgendeine Tat, die ihr vollbracht hättet? Or did it come through an act of faith? Oder einfach durch Glauben. Something that you produced, etwas, was ihr produziert habt. Or something that you received. Oder eher etwas, was ihr empfangen habt. And this is how we came into the kingdom by receiving. Und so kamen wir in sein Reich, indem wir einfach empfangen haben. But the devil likes to backload the gospel. Aber der Teufel möchte auch noch da etwas hinterherstellen. So that we maintain our spiritual life by doing. Dass wir versuchen, unser geistiges Leben aufrechtzuerhalten, indem wir irgendwelche Werke vollbringen. Rather than receiving. Eher durch Tun als durch Empfangen. I want to show you some verses from Romans chapter 8. Ich möchte euch ein paar Verse zeigen aus dem Römerbrief Kapitel 8. But before I read them, I'm going to read from Romans 7. You don't have it there. Ich beginne einmal im Römer Kapitel 7. This is the end of Romans chapter 7. Das ist das Ende vom Römer Kapitel 7. Verse 22. Vers 22 beginnen wir. Paul says, I love God's law with all of my heart. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. But there is another power within me. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. That is at war with my mind. Das im Gesetz meines Sinnes widerstreitet. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Das mich in Gefangenschaft, in Sklaverei bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. When I was in Croatia, I read a book. Als in Kroatien war, habe ich ein Buch gelesen. That says that we don't have a sin nature. Dieses Buch behauptet, wir hätten keine Sündennatur mehr. And that the flesh is neutral ground. Und dass das Fleisch so einfach ein neutraler Boden sei. Neither good or bad. Weder gut noch schlecht. And it's a battle between the spirit and the devil. Und eigentlich wäre das ein Kampf, der gefochten wird zwischen dem Geist und dem Teufel. So when I wake up in the morning, I'm sinless. Also wenn ich dann morgens aufwache, bin ich sinnlos. And I can live completely sinless all day long. Ist die Behauptung, und ich könnte eben vollständig sinnlos leben den ganzen Tag. For weeks. Vielleicht sogar für Wochen. If I don't believe the lies of the devil. Und wenn ich nur die Lügen des Teufels nicht glaube. Who wants to control my flesh? Der mein Fleisch kontrollieren möchte. To make it something negative. Um daraus etwas Negatives zu machen. So I thought about this and I thought, well, that's very interesting. I hope that's true. Da habe ich drüber nachgedacht, habe gedacht, das würde ich mir wünschen, dass das wahr ist. Sounds great. And klingt so gut. There's a lot of verses that seem to imply that that's true. Und es gibt auch viele Verse, die scheinbar das unterstützen, als wäre das wahr. So I would wake up in the morning and think, okay, I have no sin nature today. I und cannot ich, sin. Habe ich es ausprobiert, habe gedacht, so, jetzt habe ich keine Sündennatur heute früh. I cannot sin unless I believe a lie. So I cannot ich kann sin. Eigentlich gar nicht sündigen, es sei denn, dass ich eine Lüge glaube. I tried it every day for a few weeks. Ich habe das so probiert jeden Tag für ein paar Wochen. Somehow I'm just convinced I have a sin nature. Irgendwie war ich dann doch überzeugt, dass ich eine Sündennatur habe. I think my wife's convinced too. Und ich glaube, dass meine Frau auch davon überzeugt war. Martin Luther believed that we have a sin nature. Martin Luther glaubte, dass wir eine Sündennatur haben. Galatians chapter 5 verse 16. Galater Kapitel 5 Vers 16. Says that the flesh is at war with the spirit. Da heißt es doch, dass das Fleisch einfach im Widerstreit, im Kampf mit dem Geist steht. It doesn't say that the Satan is at war with the spirit and the flesh is the battleground. Es steht dann nicht, dass praktisch am Satan einfach im Kampf steht mit dem Fleisch und die Seele ist einfach. That Satan is at war with the spirit. I'm sorry. Dass Satan einfach im Widerstreit mit dem Geist steht. And the flesh is battleground. Und dass das Fleisch einfach das Schlachtfeld ist. It says that the flesh is at war with the spirit. Es heißt, dass das Fleisch einfach im Widerstreit mit dem Geist steht. And so there's things that we like to do that we can't do. Und da gibt es Dinge, die wir gerne tun möchten, und doch können wir es nicht. And things that we don't want to do that we do. Und es gibt Dinge, die wir nicht tun wollen, die wir sehr wohl tun. So back to Romans 7, but there is another power within me that is at war with my mind. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. Verse 24. Oh, what a miserable person I am. Oh, ich elender Mensch. Ever felt like that? Habt euch jemals so gefühlt? Just look in the mirror and you think, I am such a miserable person. Ich denke immer, ich bin so eine armselige Person. The thoughts that can go through my mind. Die Dinge, die durch meinen Kopf gehen können. Ach. Mann. Judgmental. Richtende Gedanken. Envious. Dann bin ich irgendwie neidisch. Angry. Zornig. Irritable. Lass mich leicht irritieren. Bitter. Bitter. Unkind. Unfreundlich. Selfish. Selbstsüchtig. Lustful. Lustvoll. Greedy. Gierig. You think, what a miserable person I am. Was für ein elender Mensch bin ich? Where did this come from? Wo kommt das alles her? I remember, my wife and I, we were on our way back from service one time. Ich kann mich erinnern, wie meine Frau und ich vom Gottesdienst zurückfuhren. And we were so happy when we got in the car. Wir waren einfach so voll Freude, als wir ins Auto kamen. We said, wasn't that the most unbelievable service? Wir haben nur gesagt, war das nicht der unglaublichste Gottesdienst? Das war so super. We were so thrilled driving home. Wir waren einfach so voll Begeisterung, als wir nach Hause fuhren. 20 minutes to get home. Aber es brauchte 20 Minuten, bis wir nach Hause kommen. We were just praising the Lord. Wir haben den Herrn gepriesen. And all of a sudden, my wife's mate said, like, but who left that Coke can on the stage? Aber wer hat da diese Cola-Dose auf der Bühne gelassen? Isn't anybody see that? Hat das niemand gesehen? And then I said, yeah, what's the problem? Also was ist das für ein Problem? Warum sieht das niemand? I'm telling you, by the time we got home, dann als wir dann nach Hause gekommen sind, we were screaming at each other. Haben uns gegenseitig angeschrien. And I was saying, shut up. Just shut up. Ruhe jetzt. Schluss aus Ruhe. And she's like, you shut up. Du bist jetzt still. You started it. Du hast es begonnen. And we were screaming at each other. Und wir haben uns gegenseitig angeschrien. I mean, if you were in another car, you would think those people are crazy. Wärst du in einem Auto vorbeigefahren, hast was ist mit denen los? Die sind verrückt. And then we just, I said, what is this? Und dann, was ist das? It could have been the devil. Es könnte der Teufel gewesen sein. But I think a lot of it is just our sin nature. Weil vielleicht vieles ist einfach nur unsere Sündennatur. The flesh wars against the spirit. Das Fleisch, es kämpft gegen and den Geist. When we are careless, und wenn wir da nicht achtsam sind, we let the devil energize it. Dann lassen wir es zu, dass der Teufel einfach unserem Fleisch noch Energie zufügt. That happened about 14 years ago. Das war vor etwa 14 Jahren. And since then we are so careful. Und seitdem sind wir einfach so achtsam. Not to let a small thing start a fire. Dass wir nicht zulassen, dass irgendwie eine Kleinigkeit ein Feuer entfacht. Stop it right away. Wir stoppen es sofort. We don't let it build. Wir lassen nicht zu, dass es sich das erst aufbaut. Now, Paul says, Paulus sagt, oh, what a miserable person I am. Ich elender Mensch. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Wer wird mich da befreien oder retten von diesem Leben, was dominiert ist von Sünde und Tod? Sin and death. Sünde und Tod. Death is separation. Tod ist einfach Trennung. It's not annihilation. Es ist nicht eine Vernichtung. It's separation. Also, dass dann nichts who mehr da will wäre, deliver ist me einfach from eine this Trennung. Principle of I sin? Wer wird mich da retten von diesem Prinzip, dass ich sündige? And then I'm separated. Und dann erlebe ich Trennung. From joy and peace. Von Freude. And love. Von Frieden. And everything that's good. Von Liebe und allem, how can was I gut stop ist. This? How can I wie kann das ein Ende I am living in a sinful body. Ich lebe in einem sündigen Körper. I think stupid thoughts. Ich denke da dumme Gedanken. And those stupid thoughts separate me from God. Und diese Gedanken, sie trennen mich ja von Gott. Whether I'm conscious of it or not. Ob mir das bewusst ist oder nicht. And oftentimes we're just living on religious momentum. Und oftmals leben wir nur so aus einem religiösen Schwung heraus. But I'm not living in God's presence. Aber ich lebe nicht wirklich in Gottes Gegenwart. Because I grieved his presence 2 days ago. Weil vor 2 Tagen habe ich seine Gegenwart and eigentlich so betrübt. I'm just living in a religious momentum. Und jetzt lebe ich so mit so einem religiösen Energie. But I'm not in God's presence. Aber nicht in Gottes Gegenwart. The law of sin, das Gesetz der Sünde, that separates me from God. ist das, was mich von Gott trennt. Who can deliver me from this law? Und wer kann mich da freimachen von diesem Gesetz? Verse 25, thank God. Ich danke Gott. The answer is in Jesus Christ, our Lord. Die Antwort findet sich in Jesus Christus, unserem Herrn. So you see how it is. Also könnt ihr nun erkennen, wie es ist. In my mind, I really want to obey God's law. In meinem Gedanken, in meinem Sinn, möchte ich wirklich Gottes Gesetz dienen. But because of my sinful nature, aber wegen meiner sündigen Natur, I am a slave to sin. Bin ich doch ein Sklave der Sünde. Now let's go to the screen, Romans 8. Und jetzt gehen wir auf den Beamer. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Which also means God is never going to remember my sin. Es bedeutet auch, dass sich Gott nie an meine Sünde erinnert. When I stand before him, wenn ich vor ihm stehe, he has no recall on my sin. Dann hat er keine Erinnerung an meine Sünden. He's just going to ask me about and test me about what I allowed his grace to do in my life. Er wird mich einfach nur befragen und auch dahingehend prüfen, was ich erlaubt habe, dass seine Gnade in meinem Leben bewirken kann. It also means there's no sense of condemnation. Und dass dann auch kein Gefühl der Verdammung da. In my experience now. In meiner Erfahrung jetzt. For those who belong to Christ Jesus, and because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you. Für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht. Now in the English I'm using a dynamic equivalent translation. Im Englischen verwende ich so eine dynamische Übersetzung, die einfach so die den Sinn wiedergibt. And in German I'm using the Elberfelder, which is an exact equivalent. Im Deutschen die Elberfelder seht ihr dort, die sehr exakt ist. And for those of us who understand English and German, it's a beautiful combination. Und für die, die Englisch und Deutsch verstehen, ist eine wunderbare Kombination. Because the exact the dynamic equivalent is giving me the meaning of the text. Denn diese dynamische Übersetzung gibt mir einfach die Bedeutung des Textes wieder, den Sinn. According to the rest of the chapter. Unter Berücksichtigung des übrigen Kapitels. The power of the life-giving Spirit has freed me. Jetzt hast du dynamischen, die Kraft des lebensspendenden Geistes hat mich freigemacht. Go to verse 3. Vers 3. Now this is what we talked about last week. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sin nature. Denn das Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. So God did what the law could not do. Tat Gott. He sent his own son in a body like the bodies we sinners have. Indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. And in that body God declared an end to sin's control over us by giving his son as a sacrifice for our sins. Und die Sünde im Fleisch verurteilte. That's it. He did this so that the just requirement of the law in verse 4. Dann Vers 4, er tat dies, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde. Would be fully satisfied for us. Auf dass es vollständig befriedigt wird für uns. You see, in the Elberfelder it has in us. Im Deutschen, in der Elberfelder heißt es, erfüllt würde in uns. In the dynamic it has for us. In der dynamischen Übersetzung ist es für uns. The Elberfelder is more exact, it's more accurate. Die Elberfelder ist sehr genauer dabei und sagt, it means both. In uns, und eigentlich bedeutet es beides. God did it for us, Gott hat es für uns getan, but he also did it in us, aber auch in uns. Which is very important. Und das ist doch sehr, sehr wichtig. Watch. Schaut read einmal. It again. So he did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied in us. Er hat dies getan, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde, in uns, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Die nicht nach dem Fleisch oder der sündigen Natur wandeln, sondern nach dem Geiste wandeln. Those who are dominated by the sin nature think about sinful things. Denn die, welche nach dem Fleisch sind oder von ihm dominiert werden, sinnen auf das, was das Fleisch ist. Those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Die aber, welche nach dem Geist sind oder von ihm kontrolliert werden, die sind auf das, was dem Geist einfach gefällt. One more verse, watch this. Noch ein Vers. Verse 6. Now watch the difference between the translations. Schau mal den Unterschied zwischen den beiden Übersetzungen. So letting your sinful nature control your mind leads to death. Also deine sündige Natur einfach deinen Verstand kontrollieren zu lassen führt zum Tod. It leads to a sense of where's God? Zu einem Gefühl, wo ist Gott? Where's peace? Wo ist Frieden? Where's joy? Wo ist meine Freude? I feel so isolated, detached. Ich fühle mich so isoliert, einfach so abgelöst von allem anderen. I feel depressed. Deprimiert. And when we feel like that, und wenn wir uns so fühlen, the only remedy is more sin. Und das Einzige, was uns als Hilfsmittel dann erscheint, ist weitere Sünden. Because we are now separated from God. Weil wir in dem Moment getrennt sind von Gott. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Aber den Geist einfach die Kontrolle übernehmen zu lassen über unseren Verstand führt zu Leben und Frieden. Look at the Elberfelder. Jetzt schauen wir uns mal die Elberfelder im Gegensatz dazu it an. It says this, then the Gesinnung des Fleisches ist der Tod, right? And that word phronema means the intention. The intention of the flesh is death. Da phronema im Deutschen Gesinnung, die Absicht des Fleisches ist der Tod. And it means that letting with intention your sin nature control you leads to death. Dass wir es absichtlich zulassen, dass uns unsere Sündennatur, das heißt unser Fleisch kontrolliert, führt zum Tod. But letting the Spirit with intention control your mind leads to life and peace. Aber wenn wir mit einer Absicht es zulassen, dass der Geist einfach unseren Verstand kontrolliert, dann führt das zu Leben und zu Frieden. I'm going to come back to this. What I want to do right now, I want to read some portions from Martin Luther's commentary to Romans. Ich möchte einfach dazwischen einmal ein paar Abschnitte lesen aus dem Kommentar zum Römerbrief von Martin Luther. It's from the preface. Es kommt aus dem Vorwort. Now John Wesley went to a little church. Er ging in eine kleine Gemeinde. And he was living far from God's purpose and power. Und er lebte einfach sehr entfernt von Gottes Zweck und auch von Gottes Kraft für sein Leben. The message that morning, aber die Botschaft an diesem Morgen, was simply reading the preface of Martin Luther's commentary on Romans. Bestand einfach nur darin, das Vorwort von Martin Luther über den Römerbrief zu lesen. It changed the life of John Wesley. Und das hat das Leben von John Wesley völlig verwandelt. Who became one of the greatest revivalists in the 1800s. Und das war einer der größten Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert. The preface, this book disappeared for almost 400 years. Und für etwa 400 Jahre war dieses Buch fast verschwunden. Martin Luther taught Romans one time. Martin Luther hat den Römerbrief einmal gelehrt. And wrote it down. Hat das niedergeschrieben. He never did it again. Er hat das nie wieder gemacht. And somehow the book was lost. Und irgendwie war dann das Buch verloren. And it showed up in 1908. Und in 1908 taucht es wieder auf. In a library in Berlin. In einer Bibliothek in Berlin. And we have it. Und daher haben wir es. I want to read a few portions of it. Ich möchte ein paar Schriftstellen davon lesen. But I would like to put Martin Luther's face up on the screen. Ich möchte einfach, dass man den Martin Luther sieht. Because I would kind of like to give us a sense of really getting into his mind. Ich möchte einfach, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass ihr wirklich da eindringen könnt in seine Gedanken. This brilliant scholar, dieser brillante Schriftgelehrte, who was just the greatest, they say the greatest German who ever lived, right? Von dem es einfach heißt, dass der großartigste Deutsche war, der je lebte. And we are so indebted to his work. Und wir haben einfach seinem Werk sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. I'm going to have the German read first, since it's Martin Luther. Wir werden das Deutsch zuerst lesen, weil wir ja den Martin Luther haben. It was actually written in Latin, not in German. Eigentlich ist es ja in Latein geschrieben worden, nicht im Deutschen. And I'm going to put a little bit of music from the Renaissance in the background. Gibt's ein bisschen Musik, just to give you a little sense. Renaissance-Musik. Can we do that? Ja. How's that? Nice, huh? Okay, Axel. Lord bless Axel with the spirit of Martin Luther. Jesus. Amen, amen. Sag nicht alle Amen. Okay, danke. Diese Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium. welche wohl würdig und wert ist, dass sie einen Christenmenschen nicht allein von Wort zu Wort auswendig weiß, sondern täglich damit umgeht, wie mit dem täglichen Brot der Seelen. Denn sie kann nie zu viel und zu sehr gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr sie gehandelt wird, desto köstlicher wird sie und besser schmeckt sie. This epistle is really the chief part of the New Testament and the very purest gospel. It is worthy that not only every Christian should know it word for word by heart, but occupy himself with it every day as the daily bread of his soul. It can never be read or pondered too much, and the more it is dealt with, the more precious it becomes. Das Wörtlein Gesetz darfst du hier nicht verstehen in menschlicher Weise, dass es eine Lehre sei, was für Werke zu tun oder zu lassen sind, wie es mit Menschengesetzen zugeht, da man dem Gesetz mit Werken Genüge tut, wenn schon das Herz nicht da ist. Gott richtet nach des Herzen Grund. The little word law you must not take in human fashion as a teaching of what kind of works are to be done or not done. That is the way it is with human law. The law is fulfilled by works even though there is no heart in them. Darum fordert auch sein Gesetz des Herzens Grund und lässt sich mit Werken nicht begnügen. Da heißen alle Menschen Lügner. Psalm 116. Darum, weil keiner aus Herzensgrund Gottes Gesetz hält, noch halten kann. Denn jedermann findet bei sich selbst Unlust zum Guten und Lust zum Bösen. But God judges according to what is at the bottom of the heart. For this reason, his law makes its demands on the inmost heart and cannot be satisfied with works. Hence, all men are called liars. For this reason, no one keeps or can keep God's law from the bottom of the heart. For everyone finds in himself displeasure with what is good and pleasure in what is bad. Wo nun nicht freie Lust zum Guten ist, da ist des Herzens Grund nicht am Gesetz Gottes. Da ist dann gewisslich auch Sünde und Zorn verdient bei Gott. Obgleich äußerlich viele gute Werke und ehrbares Leben erscheinen. If therefore there is no willing pleasure in what is good, then the inmost heart is not set on the law of God. Then there is surely sin, and God's wrath is deserved, even though outwardly there seem to be many good works and an honorable life. Denn ob du wohl auswendig das Gesetz mit Werken hieltest, aus Furcht der Strafe oder Liebe des Lohns, so tust du doch alles ohne freie Lust und Liebe zum Gesetz, sondern mit Unlust und Zwang, und wollest lieber anders tun, wenn das Gesetz nicht wäre. For even though you keep the law outwardly with works, for fear of punishment or love of reward, nevertheless you do this without willingness and pleasure, and without love for the law, but rather an unwillingness under compulsion. And you would rather do otherwise if the law were not there. Was ist denn, dass du andere lehrst, nicht zu stehlen, wo du im Herzen selbst ein Dieb bist und äußerlich gerne wärst, wenn du danach Durst hättest? Darum spricht er im Kapitel 7. Das Gesetz ist geistlich. Nun es aber geistlich ist, tut ihm niemand genug. Es gehe denn vom Herzen Grund alles, was du tust. What matter then that you teach others not to steal if you are a thief at heart, and would gladly be one outwardly if you dared? For this reason it says in Romans 7, the law is spiritual. But since it is spiritual, no one can satisfy it unless all that you do is done from the bottom of your heart. Aber das Gesetz erfüllen ist, mit Lust und Liebe seine Werke tun und frei, ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre kein Gesetz oder Strafe. Solche Lust freier Liebe aber gibt der Heilige Geist ins Herz, wie er spricht in Kapitel 5. Der Geist aber wird nichts anderes als allein in, mit und durch den Glauben an Jesus Christus gegeben. To fulfill the law, however, is to do its work with pleasure and love, and to live a godly and good life of one's own accord, without the compulsion of the law. This pleasure and love for the law is put into the heart by the Holy Spirit, as he says in chapter 5. But the Holy Spirit is not given except in, with, and by faith in Jesus Christ. Daher kommt es, dass allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt. Denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein frohes und freies Herz, wie das Gesetz fordert. So kommen denn die guten Werke aus dem Glauben selber. Hence it comes that faith alone makes righteous and fulfills the law. For out of Christ's merit it brings the Spirit, and the Spirit makes the heart glad and free, as the law requires that it should be. Thus good works come out of faith. Daher wird jedermann ohne Zwang willig und freudig Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. Hence a man is ready and glad without compulsion to do good for everyone, to serve everyone, to suffer everything in love and praise to God who has shown him this grace. God has broken the law of sin and death. Gott hat das Gesetz der Sünde und des Todes gebrochen. By nature we are sinners. Unserer Natur nach sind wir Sünder. Our sin nature is at war with our spirit. Unsere Sündennatur, sie ist im Widerstreit mit dem Geist. And at times we sin. Und es gibt Zeiten, wo wir sündigen. We are envious, we are irritated. Wir sind neidisch, wir lassen uns leicht irritieren. We are unkind. Wir sind unfreundlich. We are bitter. Wir sind bitter. We are judgmental. Wir haben einen richtenden Geist. We are presumptuous. Wir maßen uns Dinge an. We falsely accuse. Wir klagen falscherweise an. Or just accuse. Just accuse. Oder wir klagen einfach. We exaggerate. Oder wir übertreiben. We cast suspicion. Wir haben da Verdächtigungen. We are selfish. Wir sind so selbstsüchtig. It's all in the sin nature. Alles aus der Sündennatur heraus. And that produces death. Und das bringt Tod hervor. So now I have a choice. Nun habe ich eine Entscheidung zu treffen. I can deny these things. Ich kann diese Dinge einfach so verleugnen. Because I fear that God will reject me. Weil ich Furcht davor habe, dass Gott mich vielleicht ablehnen könnte. So I stand before God now according to good works. Und so stehe ich jetzt vor Gott und kehre so meine guten Werke hervor. Because I don't want God angry at me. Weil ich ja nicht möchte, dass Gott auf mich zögert. Because he might chasten me. Weil er könnte mich ja züchtigen dafür. Judge me or reject me. Oder mich gar richten oder mich gar ablehnen. So I'm going to be a little bit more like Adam and Eve. Dann bin ich so ein bisschen so wie Adam und Eva. And I'm going to play dumb. Und dann spiele ich so, als wenn ich es nicht wüsste. I'm going to be jealous, but I'm actually not jealous. Ich bin eifersüchtig, aber eigentlich bin ich es ja gar nicht. I cursed, but I didn't really mean it. Ich habe jemanden verflucht, aber eigentlich habe ich es nicht so and gemeint. And I make excuses for all the sin that comes out of my heart in Mark chapter 7. Und so treffe ich eine Entschuldigung nach der anderen für all die Sünden, die aus meinem Herzen hervorkommen. And Markus Kapitel 7. Whether I like it or not, I am now separated from God's presence. Und ob ich es mag oder nicht, praktisch, aber ich bin erfahrungsmäßig von der Gegenwart Gottes getrennt. Ephesians 4:30. Epheser Kapitel 4, Vers 30. Grieve not the Holy Spirit. Betrübt nicht den Heiligen Geist. And so I live a religious life now. Also lebe ich jetzt so ein religiöses Leben dahin. I outwardly perform what everyone else does. Äußerlich tue ich so, was alle anderen auch machen. I read my Bible. Ich lese meine Bibel. I come to church. Ich komme in die Gemeinde. I give a little bit to the poor. Ich gebe ein bisschen den Armen. But it's not from the heart. Aber es kommt nicht aus dem Herzen. It's not powered by the Holy Spirit. Es ist nicht bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Because first of all, denn zuallererst, I'm not secure in God's righteousness toward me. Ich bin nicht sicher geborgen in der Gerechtigkeit Gottes mir gegenüber. I'm not secure in the fact that God gave me his righteousness by one act of faith. Ich bin nicht geborgen praktisch in der Tatsache oder in der Wahrheit, dass Gott mir seine Gerechtigkeit durch eine Tat des Glaubens geschenkt hat. That God reduced all of the requirements to one act. Dass Gott eben alle Forderungen auf einen Punkt reduziert hat. And when I put my faith in Jesus, und wenn ich meinen Glauben in Jesus hineinlege, God declared me righteous. Da hat doch Gott mich für gerecht erklärt. In Romans chapter 5. In Römer Kapitel 5. He justified me by faith. Er hat mich gerechtfertigt aus Glauben. And he wrote my name in heaven. Und hat meinen Namen in den Himmel angeschrieben. And he filled me with his spirit. Und mich gefüllt mit dem Heiligen Geist. This is the foundation. Das ist die Grundlage. That we always have to return back to. Und da müssen wir uns immer wieder drauf zurückbeziehen. That God's righteousness to me was a gift by an act of faith. Dass Gottes Gerechtigkeit, die er mir überschrieben hat, dass es einfach geschah aus einem Glauben heraus. And I am his child by one act of faith. Und dass ich einfach sein Kind geworden bin durch diesen Glauben. In Jesus. Durch diesen Glaubensschritt, den ich in Jesus gemacht habe. Und hier bin ich jetzt, habe immer noch einen sündigen Körper. And how do I live now? Und wie lebe ich jetzt? Do I change? Versuche ich mich zu ändern? And start to fight the flesh with the flesh? Und versuche ich jetzt das Fleisch mit dem Fleisch zu bekämpfen? Kind of color it up and say, well, that's not really me, and that's not, and this is not, and I didn't really do that. Und sagt, nein, das habe ich nicht so gemacht. Nein, I don't nein. think that that's wrong, and das ist ja gar nicht I didn't so really verkehrt. Mean that. Das habe ich nicht so gemeint. And I don't do this that often. Und das ist ja nun auch nicht so oft. Doesn't everybody do this? Und machen das nicht alle? Doesn't everybody lie? Tun nicht alle lügen? Doesn't everybody cheat on their taxes? Und mit dem Steuern betrügen, das machen doch alle. Isn't everybody jealous sometime? Ist nicht jeder irgendwie ein bisschen eifersüchtig? Manchmal jedenfalls. Isn't everybody lustful? Ist nicht jeder so auch lustvoll? What's the problem here? Wo ist das Problem? So we start to try to color our lives up. Und so versuchen wir einfach unser Leben so ein bisschen zu schminken. Because we are afraid of God. Weil wir Angst haben vor Gott. But sin aber separates us. Sünde trennt uns von Gott. So now we're living a religious life. Jetzt leben wir so dieses religiöse Leben dahin. We feel good because we do moral things. Wir fühlen uns manchmal gut, weil wir so moralische Dinge tun. But we don't have God's presence. Aber wir haben Gottes Gegenwart nicht bei uns. Because weil we don't understand. Weil wir nicht verstehen. That God destroyed and the principle of sin and death. Dass ja Gott dieses Prinzip der Sünde und des Todes bereits zerstört hat. At the cross. Am Kreuz. And through the presence of the Holy Spirit. Und durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes. That I can be absolutely honest about everything I sense in my inside of me. Und dass ich einfach absolut ehrlich und aufrichtig sein kann im Hinblick auf alles, was ich in mir da wahrnehme und spüre. Because sin will not separate me from God. Denn Sünde wird mich ja nicht von Gott trennen. It's a lie. Das ist eine Lüge. Because God wants me to come to him with it. Denn Gott möchte, dass ich da mit vor ihn komme. Watch this. It's the denial of sin that separates me from God. Hört mal genau zu. Es ist die Verleugnung meiner Sünde, die mich von Gott trennt. God has destroyed that principle. Gott hat ja dieses Prinzip bereits zerstört. Sin brings separation from him. Sünde bringt Trennung von ihm. But God wants us to come to him. Aber Gott hat es zerstört und Gott möchte, dass ich zu ihm komme. And this is where the relationship is built from the heart. Und da ist es praktisch, wo dann die Beziehung sich aus dem Herzen heraus gründet. We have all this stuff in our natural heart. Wir haben all diese Dinge praktisch in unserem natürlichen Herzen. And God wants to know about it. Und Gott möchte einfach, dass wir darüber reden. God received us into his kingdom by one act of faith. Gott hat uns einfach empfangen in sein Reich hinein durch einen einfachen Glaubensschritt. And now he's saying, come to me and talk to me. Und jetzt sagt, komm zu mir und red mit mir darüber. What's in your heart? Was ist in deinem Herzen? What's in your heart? Was ist in deinem Herzen? Lass uns drüber reden. There's no death here. Es gibt keinen Tod mehr hier. Come to me with what you have. Komm mit dem, so wie du bist und was du hast. Your sin will not separate you from me. Wisse, dass deine Sünde dich nicht mehr von mir trennen kann. The only thing that's going to separate you is your denial of it. Das Einzige, was ich von mir trennen kann, ist die Verleugnung dessen. And that denial can separate you from God for all of your life. Und diese Verleugnung kann ich von Gott trennen dein ganzes Leben. And this is the wilderness experience of the Christian. Und das ist einfach diese Wüstenerfahrung, die ein Christ auch erleben kann. Because God brings them around again and again. Und Gott lässt sie wieder kreisen und kreisen und kreisen. Says, will you be honest about this? Und sagt, bist du bitte einfach ehrlich darüber. And sei aufrichtig. About what? Ja, was meinst du? And there's a principle that says, da gibt es ein Prinzip. I am more sinful and wicked. Ich bin sündiger und bösartiger, than I would ever dare believe. Als ich mir das je über zu glauben, je zu glauben wagte. What do you think of that? Was denkt ihr daran? Do you think that we are more sinful and wicked than we would ever dare believe? Glaubt ihr wirklich, dass wir mehr sündiger und bösartiger sind, als wir es je zu glauben wagten? Do you think that if we were put in certain circumstances? Glaubt ihr nicht auch, dass wenn wir in bestimmte Umstände hineingesetzt würden, we didn't have our security and comforts, wo plötzlich unsere Geborgenheit und unsere Sicherheiten weg sind, that we might lie, dass wir dann vielleicht auch lügen, like we never imagined, lügen in einer Weise, wie wir uns das nie hätten vorstellen können, cheat, like we would never believe, und betrügen könnten, wie wir es nie für möglich hielten, that we might even kill someone, dass wir vielleicht gar jemanden umbringen könnten, that we might even destroy someone's life, oder das Leben einer anderen Person zerstören könnten, who is innocent, eine Person, die unschuldig ist. But we are more loved and accepted, aber wir sind mehr geliebt und angenommen, than we would ever dare hope, als uns das je zu hoffen wagten. It is the denial of sin, es ist die Verleugnung der Sünde, that separates us from God, die uns von Gott trennt. God has destroyed sin. Gott hat die Sünde zerstört. Our sin will not separate us from God. Unsere Sünde trennt uns nicht von Gott. He wants to hear about it. Er möchte einfach, dass wir darüber sprechen. He is waiting for me to say I've sinned. Er wartet darauf, dass wir sagen, ich habe gesündigt. Yes, I know. Ich weiß. God came into the garden after Adam and Eve have sinned. Gott kam in den Garten hinein, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. He was there. Er war da. He didn't stay away. Er blieb da nicht weg. Well, I guess God's not coming back anymore. Ich glaube, Gott, der wird nicht mehr wiederkommen. Ever since we ate that fig, well, whatever it was, an apple. Nachdem wir dieses Ding da gegessen haben, diese Frucht, diesen Apfel, diese Pflaume, was that thing? Was he doesn't doch? Come back. Er kommt nicht mehr. But he came back. Aber er kam wieder. And he was there. Und er war da. But they were not there. Aber sie waren nicht they da. They were living in denial. Sie lebten in einer Verleugnung. They covered themselves with the leaves. Sie haben sich da bedeckt mit Feigenlaub. Adam! Adam, Eva, where are you? Wo seid ihr? Do you hear something? Hast du was gehört? I don't hear anything. Nichts gehört. Adam, Adam, Eva. God is looking for us. Gott schaut nach uns. But we live in denial. Wir leben in einer Verleugnung. You think he'll go away? Glaubst du, dass er weggeht? Here he comes. Da kommt er. Oh, hi, Lord. Hallo, Herr. Hi. Wie geht's dir? A new fashion. Neue Mode. What are you guys wearing? Was tragt ihr da? Well, we felt ashamed. Wir haben uns ein bisschen geschämt. Oh really? Wirklich? Felt ashamed. See, geschämt? God has destroyed that. Gott hat das zerstört. God has destroyed that. Gott hat genau das zerstört. God wants us to come to him. Gott möchte, dass wir jetzt einfach zu ihm kommen. He wants us to be honest. This is where the power of the cross. Das ist genau dort, wo die Kraft des Kreuzes has released us, uns freigesetzt hat, so that we can live before God from the heart, auf dass wir einfach aus dem Herzen heraus vor Gott leben with können, pleasure and joy, mit Freude und mit Vergnügen. Because only when we're honest with God, denn nur wenn wir vor Gott ehrlich sind, are we set free, dann sind wir freigesetzt, to serve him, ihm zu dienen. It's all about relationship. Da geht es alles um Beziehung. When I was in high school, I was 17. Als ich im Gymnasium war, da war ich so 17. And we have in back of the house, we have like this big open area. Und hinter dem Haus war so ein weiter Bereich. So I asked my mother and father, I said, hey, can you guys go to the movies like on Friday night? Und ich habe meine Eltern gefragt, könnt ihr vielleicht so ein bisschen ins Kino gehen? And then go out to dinner. Und dann vielleicht noch ein bisschen Abendessen. I'd like to have some friends over. Es wäre toll, wenn ich ein paar Freunde einladen könnte. They were very ignorant. Und sie hatten da überhaupt nichts gemerkt. Sure, Rob, we'll ja, go out. Natürlich, to, yeah. Machen wir. And when they left, I had like hundreds of people come over. Als sie weg waren, hunderte von Leuten eingeladen. We had a band. Wir waren eine Band. We had kegs of beer. Und da waren Tonnen von Bier. And then one of my friends said. Und dann sagte einer meiner Freunde. Hey, Rob, there's some guys here that are we don't even really know. Und sagte einer der Freunde, da sind ein paar Leute hier, die kennen wir nicht mal. What are we gonna do? Was machen wir jetzt? So I took the strongest friends I had. Ich nahm mir so die stärksten Freunde, die ich hatte. Okay, I want you guys to be my bodyguards tonight. Und ich sagte, schau, my bouncers. Seid so ein bisschen da mein Leibwächter. And they were strong guys. Und die waren stark. And they said, how do we determine whether someone can be at the party or not? Wie können wir jetzt bestimmen, ob jemand hier bleiben darf oder nicht? So let me think. Lass mich mal nachdenken. I got it. Jetzt habe ich's. If they can walk up to me and say, "Hi, Rob." Und wenn sie zu mir kommen können und sagen können, "Hallo, Rob." Then they're allowed to stay. Dann können sie bleiben. But if they cannot. Und wenn nicht? Then I want you to ask him to leave. Dann möchte ich bitte, dass sie gehen. That's the line. Da ist die Linie. It's all about relationship. Es geht um Beziehung. If they know me, wenn sie mich kennen, they can stay. Können sie bleiben. If they don't know me, wenn sie mich nicht kennen, they've got to leave unless they're with someone that knows me. Dann müssen sie gehen, es sei denn, dass sie jemanden kennen, eine Person, die mich kennt. With God, it's all about relationship. Bei Gott dreht sich nur um Beziehung. The things that we think that separate us, that drive us far from God. Die Dinge, von denen wir denken, dass sie uns von Gott trennen und gar ganz wegtreiben. And that God looks down and says, I can't believe it. Und Gott schaut, dass wir denken, dass Gott herausfällt. Look at them. Ich kann es nicht fassen, was da passiert. Oh boy, I'm going to give it to them. Denen werde ich es zeigen. And then we have this sense of like, I'm really going to get it now. Und denken wir so, oh, jetzt ist aber gleich. I didn't do that. Everybody does that. Isn't it normal? Ist nicht normal? That's not a sin. Nein, das ist doch keine Sünde. I didn't mean it. Das habe ich nicht so gemeint. It was my wife. Das war meine She Frau. Did it to me. Sie hat das gemacht. It was Sie my daughter. Meine Tochter. Oh, what's the problem here? Everybody sins. Alle sünden. We get in this panic. Dann haben wir diese Panik. When God is just looking down and say, "Would you talk to me?" Und Gott sagt, komm I've destroyed mir. That. Das habe ich zerstört. I've broken the principle of sin and death. Das habe ich erledigt. Ich habe dieses Prinzip des Sünden und des Todes I'm not far zerstört. Away. I'm right here. I'm walking weg. After you. Talk ich to me. Ich bin noch bei dir. Ich gehe dir nach. I received you through one act of faith. Durch einen Glaubensschritt von dir habe ich dich empfangen. Because I took care of all the requirements of the law. Weil all die Forderungen des Gesetzes habe ich doch selbst erfüllt. Come and talk to me. Komm, sprich zu mir. Let's talk about it. Be honest. Lass uns darüber reden. Sei ehrlich. We're going to have the Lord's Supper now. Wir werden jetzt Abendmahl haben. Let's just take a moment and be honest with God. Lass uns einen Moment nehmen und ganz ehrlich sein vor Gott. You can't confess too much. Du kannst nicht zu viel bekennen. You won't be able to confess too much. Das wird nicht zu viel sein. Just take a moment and ponder. Nimm einen Moment Zeit und denk einmal nach. Some of the things that have blocked your relationship with God. Einfach Dinge, die deine Beziehung zu Gott blockiert haben. And just bring it to him. Und bring es zu ihm. Be honest. Sei ehrlich. He's not going to be angry. Er wird nicht zornig sein. He only gets angry when we deny it. Er wird nur zornig, wenn wir es verleugnen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke heute früh. That you've destroyed the law of sin and death. Dass du das Gesetz der Sünde und des Todes zerstört hast. That nothing can separate us from you. Nichts kann uns mehr von dir trennen. Only our own unbelief. Nur unser eigener Unglaube. Our own self-denial. Our own denial of sin. Unsere Verleugnung der Sünde. We pray this morning. Wir beten heute früh. Speak to our hearts. Sprich zu unseren Herzen. We want to walk with you. Wir wollen mit dir wandeln. If you come this year, wenn du dieses Jahr kämst, we want to be ready. Dann wollen wir bereit sein. We want to be clean inside. Wir wollen innen rein sein. We want to have talked everything through. Wir wollen wirklich alles durchgesprochen haben and mit maybe dir. You're here this morning, you've never received Jesus. Und vielleicht bist du heute früh hier und du hast noch nie Jesus empfangen. Pray a simple prayer. Bete ein einfaches Gebet. And invite him into your life. Und lad ihn ein in dein Leben. Are you ready? Bist du bereit? Just say these words. Sag einfach diese Worte. And speak them out. Sprich sie aus. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All the things I've done wrong. All die Dinge, die ich verkehrt gemacht habe. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. I want to be able to talk to you. Ich möchte in der Lage sein, mit dir zu sprechen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's have the Lord's Supper. Lass uns Abendmahl haben. And let's have the girls come up and sing for us.